Me vois pas, tu me fais de l'effet. Tes yeux brillent comme un soleil d'été. Me vois pas, tu me fais de l'effet. Mais pas assez pour que tu sois habité. Elle voulait passer sa vie dans mes bras. Moi je la voulais que pour une nuit dans mes draps. Elle veut plus d'amour, moi plus de love. Elle me dit que je suis un loser, que je suis mauvais. Ne t'attache pas trop à moi. Je te dirai jamais tes amants. Chérie t'es belle mais moi j'veux la maille, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Chérie t'es belle mais moi j'veux la maille, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Chérie t'es belle mais moi j'veux la maille, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Chérie t'es belle mais moi j'veux la maille, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Soaking mad kaynmış tügen rap das Dortmund Paris 9mm. Habibti ist dein Spitzname. Ich kaufe dir ein Kleid von meiner Gig-Gage. Reserviere eine Suite für dich in Ritz-Karten. Willst du mich verarschen, wie du willst nicht blaschen. Seh dich in der ersten Reihe, schreien auf meiner Tour. Ich kaufe dir eine geile Uhr und zeige dir den Eiffelturm. Jetzt deine Schuhe und schieß immer kein Eigentor. Ich weiß doch ganz genau, du stehst auf Michael Kors. Ich bin ein Arsch und mach dir keine Komplimente. Mach dir keine Hoffnung, denn das mit uns beiden hat ein Ende. Das ist alles nur für eine Nacht, ohne Liebe und Leidenschaft. 14. Etage, 5 Steine, wir sind beide nackt. Ja, ja, ja, ja. Sie kennt alle Tracks und wie sie rappt alles mit, kennt den Text und die Beats. Nach jeder Hochballert sie ein Sex on the Beach und vergisst ihren Ex, den sie liebt. Heute ist mein Tag. Ach, jede Autobahn, es müsst ihr kaufen da draußen. Für euch ist mein Auto 270.000.